Blut. Ein ganz besonderer Saft und seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Sie hören eine Sendung von Bettina Mittelstraß. Was willst du, böser Geist, von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei. Wie magst du deine Rednerei nur gleich so hitzig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut? Ein einziger Tropfen Blut und das Leben nach dem Tod, die Seele, gehört dem Teufel. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Nur keine Furcht vor Goethes Satz vom besonderen Saft, Mephisto in den Mund gelegt und hier gesprochen von Gustav Gründgens in einer Studioaufnahme von 1954. Betrachten wir den besonderen Saft genauer. Blut ist flüssiges Gewebe. Es besteht zu etwa 45% aus festen Bestandteilen, Hämatokrit. Das Hämatokrit setzt sich zusammen aus den sogenannten roten Blutkörperchen, Erythrozyten, den Leukozyten oder weißen Blutkörperchen sowie den Blutplättchen oder Thrombozyten. 55% des Blutes ist Plasma, eine wässrige Lösung. Hier finden sich Eiweiße, Nährstoffe, Salze, Stoffwechselprodukte, Enzyme und Hormone. Was ist an dieser Mischung so besonders? Oder ist vielleicht noch mehr drin in diesem Saft? Manch einer, es mag mit dem Teufel zugehen, findet im Blut auch eine gewisse Süße. Champagner im Blut. Oder Sonnenschein, Leidenschaft und Feuer. Wieder einer sieht einen ganz anderen Farbton. Sie hat blaues Blut. Und wer in Wien lebt, der weiß, dass dort der Walzer ins Blut übergegangen ist. Für die moderne Medizin ist Blut ein Informationsträger. Ein Blutbild gibt Auskunft über den biologischen Gesundheits- oder Verfallszustand eines Körpers. Das Besondere an Blut dagegen ist die lange Geschichte der Deutungen und Übertragungen, die mit dieser roten Körperflüssigkeit einhergeht. Christina von Braun, Professorin am Kulturwissenschaftlichen Seminar der Humboldt-Universität Berlin. Wahrscheinlich ist Blut die intensivste Metapher. Sie deutet einerseits auf Verletzungen, andererseits aber auch auf Leben, also Sterblichkeit und Tod. Das sind die einen Aspekte. Und dann die anderen sind, dass das zirkulierende Blut einen Körper repräsentiert. Also solange Blut zirkuliert, lebt dieser Körper. Und diese Metapher, die vom individuellen Körper genommen wird, vom organischen Körper, wird auf die soziale Gemeinschaft übertragen, also auf den Sozialkörper. So, dass dann eine ganze Reihe von Riten entstehen, wie Blutsbrüderschaften, wie Blutrache und anderes, die darauf verweisen, dass auch der Sozialkörper ein lebendiger, sterblicher, aber auch ewiger Körper ist. Die Geschichte der europäischen Herrschergeschlechter sähe anders aus, wären dann nicht die Gemeinschaften des Blutes. Denn nur wer blaues Blut hatte, gehörte zu der privilegierten Gesellschaft. Nur wer edlen Geblüts war, hatte Anspruch auf Macht. Die Metaphern vom blauen und vom edlen Blut waren notwendig, um die Gesellschaft der Mächtigen bis in die Zukunft hinein geschlossen zu halten. Die Metaphorik des Gemeinschaftskörpers als einer Blutsgemeinschaft hat ihre Wurzeln in den Riten des Blutopfers, wie sie in archaischen Zeiten und in der Antike zu finden sind. Ein Blutopfer, das meistens Tiere, aber gelegentlich auch Menschen traf, hatte wichtige Funktionen. Christina von Braun. Dieses Blutopfer konstituierte eine Gemeinschaft insofern, als einerseits die Gewalt innerhalb der Gemeinschaft abgeleitet wird nach außen. Das ist sozusagen eine der Opferfunktionen. Andererseits wird das gemeinsam getötete Tier beziehungsweise das Blut des Geopferten wird gemeinsam verzehrt und konstituiert die Gemeinschaft durch eine Blutsgemeinschaft. Blut wird als der Lebenssaft schlechthin betrachtet. Blut ist Leben. Nur unter dieser Bedingung, Blut gleich Leben, ist zu verstehen, dass der Blutverzehr Lebenskraft und Saft schenken kann. In den alten Riten spendeten Blutopfer und Blutverzehr noch ganz sinnlich den gemeinsamen Lebenssaft. Und die Gemeinschaft verstand sich als belebt. Später werden solche Praktiken abgelöst von einer metaphorischen Redeweise über Blut. Blut meint jetzt Leben. Blut zeigt und deutet nur mehr auf Leben. Diese Riten gehen dann über in die Schriftkulturen und auch in die Religionen des Buches, also Judentum, Christentum und Islam, auf ganz unterschiedliche Weise. In der christlichen Gemeinschaft, wo ein Gott sich selber in seinem Sohn opfert, verzehrt die Gemeinschaft das Blut des Geopferten, des sich selbst Opfernden, um so die Gemeinschaft zu konstituieren. Also einerseits eins zu werden mit Gott und an seiner Unsterblichkeit teilzuhaben, andererseits aber auch sich als Gemeinschaft der Menschen über dieses Abendmahl zu konstituieren. Und man kann sozusagen das Abendmahl und dies ist mein Blut und dies ist mein Leib auch als Kultivierung eben dieser Form von Religion sehen natürlich. Dass Blut nicht mehr buchstäblich vergossen wird, sondern dass das Blut in Christus ein für alle Mal vergossen ist und deswegen nur noch rituell wiederholt werden muss. Der Theologe Frank Hiddemann, Studienleiter für Medien, Kunst und Kultur an der Evangelischen Akademie Thüringen. Die starke Metaphorik des Abendmahls um Blut, Leib, Leben und Opfer diente dem Christentum dabei, seine Ideen gewissermaßen lebendig zu halten. Religionsgemeinschaften, deren Mittelpunkt ein Buch, also eine an sich leblose Schrift ist, brauchen so etwas wie lebendige Bilder. Wenn die Religion nur noch darin besteht, dass man intellektuell bestimmte Sätze für richtig hält, dann ist es natürlich ein Minderheitenprogramm. Also eine Religion muss ja immer zeigen, dass sie wirklich erlöst, dass wirklich die Dinge kräftig sind, dass diese auch wirklich funktionieren, dass die Erlösung wirklich stattfindet. Und dafür ist sozusagen die Besiegelung mit Blut kulturell gesehen ein alter Brauch. In Zeiten, in denen die meisten Christen weder lesen noch schreiben konnten, waren eindrucksvolle Bilder besonders wichtig, um die christlichen Lehren zu transportieren. Blut konnte für diesen Eindruck sorgen. Zahlreiche Kirchen mit dem Beinamen »Zum heiligen Blut« zeugen von sogenannten Blutwundern. Da gab es blutweinende Madonnenbilder, blutende Skulpturen und Kruzifixe, Blutbrunnen, deren Wasser nun Heil spendet, weil einst Heiligenblut über sie geflossen ist, und vieles mehr. Geschichten, die oft bis heute für die Gemeinden wirkungsmächtig sind. Auch eine lebendige Bildersprache konnte helfen, die Ideen der christlichen Religion sinnbildlich zu vermitteln. Frank Hiddemann beschreibt beispielhaft die Ideen von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, geboren 1700 in Dresden. Das war ein reichsgräflicher Theologe und Gemeindegründer, der dem Pietismus zugerechnet wird und der eine sehr bizarre, bildreiche und gefühlsorientierte Frömmigkeit entwickelt hatte. Pietismus ist sozusagen die gefühls-, die leibliche, die Körpergegenbewegung zur lutherisch verkopften Orthodoxie. Und der hat auch eine sehr leibliche Form von Vorstellung der Frömmigkeit gehabt und hat unter anderem eine Wundenlitanei geschrieben. Und diese Wundenlitanei beschreibt in einer Reihe von kräftigen Adjektiven die Wunden Jesu und bezieht es auf das Leben des Gläubigen. Da gibt es die niedlichen und die samtenen und die purpurnen und die warmen und die schönen Wunden Christi. Und in den Auslegungen dieser Wundenlitanei, also Litanei ist ein einfaches Wechselgebet, gibt es ganz unglaubliche Vorstellungen über Blut und Blutfluss zum Beispiel, dass Christus am Kreuz hängt und er seine Dornenkrone trägt als eine Art Hochzeitskranz und dass dann in dem Moment, wo er stirbt, ein großer Blutschwall aus ihm hervorgeht, der die ganze Welt durchfeuchtet. Und die Durchfeuchtung mit diesem Blut ist die Erlösung der Welt. In Zinzendorfs Bildersprache verweist das Blut nicht nur auf Leben und Leid, sondern gerade auch auf Leben und Erneuerung. Mit anderen Worten, auf Fruchtbarkeit. Mit dem Blut Christi wird die Welt sinnbildlich mit dem christlichen Erlösungsgedanken befruchtet. Blut meint Fruchtbarkeit. Eine solche Blutmetaphorik hat ebenfalls antike Vorläufer. Seit etwa 500 vor Christus bei Alkmaion von Kroton findet sich die Vorstellung männlicher Samen, das sei nichts anderes als durch männliche Hitze aufgeschäumtes Blut. Mehr noch deutete weibliches Blut auf Fruchtbarkeit. In der Antike gab es die Vorstellung, dass das weibliche Blut Fruchtbarkeit, sexuelle Fruchtbarkeit, Regenerationskräfte symbolisiere, einfach weil das Menstruationsblut die Fähigkeit zur Regeneration des Frauenkörpers bedeutet. Und diese Symbolik geht dann über in eine ganze Reihe von verschiedenen Zusammenhängen. Also das Blut der Göttin oder Heras Blut wird als der rote Wein bezeichnet, damit schon eine Metaphorik aufgreifen, die im Christentum dann auch aufgegriffen wird, Wein und Blut als Elemente, die aufeinander verweisen. Die antike Vorstellung von der Fruchtbarkeit des weiblichen Blutes geht zunächst, und das kann man sehr schön an mittelalterlichen Darstellungen sehen, über auf die Gestalt des Gekreuzigten. Der Gekreuzigte gebiert Leben, der Gekreuzigte spendet Leben über das Blut, das aus seiner Wunde fließt und das sehr oft wie ein mütterlich nährender Busen dargestellt wird. Und dann ab dem Spätmittelalter und dem Beginn der frühen Neuzeit verschwindet allmählich diese Symbolik, die noch sozusagen ein Relikt einer weiblichen Blutsymbolik ist, und geht nun zunehmend über auf eine Vorstellung von Leiden, Schmerzen, aber eben auch Blut, das Ewigkeit und Unsterblichkeit bedeutet. Zuweilen ist mir, als entströme mir mein Blut gleich einem Brunnen, der stoßweise schluchzend sich ergießt. Ich höre wohl, wie es mit einem langen Murmeln fließt, doch ich betaste mich vergebens, die Wunde zu entdecken. Durch die Stadt hin, wie in seine Schranken, rinnt es, und die Pflastersteine verwandeln sich in Inseln. Es stillt das Dürsten jeglichen Geschöpfs und rötet allenthalben die Natur. Oft bat ich verfängliche Weine, für einen Tag den Schrecken einzuschläfern, der mich zerfrisst. Doch der Wein macht nur das Auge klarer, schärft nur das Gehör. In der Liebe suchte ich den Schlummer des Vergessens. Die Liebe aber ist mir nur ein Nagelbrett, auf dem ich die Grausamkeit der Huren tränke. Charles Baudelaire, Der Blutbrunnen, aus Die Blumen des Bösen, 1821 bis 1867. Nichts von ihrer traditionsreichen Kraft hat die Blutmetapher hier eingebüßt. In Baudelaires Versen wird jedoch umgedeutet. Der Blutfluss verweist auf die ausgezehrte Seele. Es ist der Blut- und Lebensdurst anderer Geschöpfe, der gestillt sein will. Schrecken und Grausamkeit verbinden sich nun mit dem Blutstrom, der Wunde, dem Wein. Diese Umdeutung hat auch eine Tradition, die sich in wohlbekannten Gestalten ausdrückt. Laut Professor Albi, Alibori, werfen Sie kein reflektiertes Bild. Das heißt, wir können Sie also nicht und Sie sich selber auch nicht in einem Spiegel sehen. Der Vampir ist sozusagen eine Gestalt, die sich ableitet vom Antichrist. Der Vampir ist der Blutdieb. Der Vampir lebt von dem Blut der anderen und ist die Gegengestalt des christlichen Selbstopfers. Das gut gemeinte Bluttrinken ist auf der bösen Seite das Blutsaugen. Und statt Leben, Entwicklung und Erlösung bedeutet der Blutgenuss des Blutsaugers nur eine perfide, teuflische Ewigkeit zwischen Leben und Sterben. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Bei Goethe geht es allerdings kultivierter zu als bei Vampiren. Mephistos Forderung nach Leben und Seelenleben in Form von Blut äußert sich schriftlich. Um Lebens- oder Sterbens willen bitte ich mir ein paar Zeilen aus. Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. Blut als Tinte. Auch dies ist ein alter Verweis. Blut lässt den geistigen Inhalt dieses Vertrags, der auf ein lebloses Stück Papier geschrieben werden soll, wirklich erscheinen. Oder anders gesagt, ein Gedanke bekommt körperliche, blutige Substanz. Und die gedachte Vereinbarung wird fassbar und real. Christina von Braun. Blut ist sozusagen der Code geworden für Realität, für Wirklichkeit. Schon beim Alphabet, bei der frühesten Simulationstechnik überhaupt, nämlich der Schriftform, die eben das gesprochene Wort in visuelle Zeichen überführt, eine Simulationstechnik, die anders ist als die Piktogrammschriften, die es bis dahin gegeben hatte. Schon da spielt die Metaphorik des Bluts gleich Tinte, also dass sozusagen Blut und Tinte einander ersetzen können und dass das Blut eigentlich eine Tinte ist, beziehungsweise Tinte eigentlich Blut, da taucht es schon auf. Kulturtechniken haben einen gewissen Bedarf an Blut, um glaubhaft zu zeigen, dass das, was sie behaupten, auch wirklich so ist. Blut soll anzeigen, dass eine neue Technik wie die Schrift wirkliche Aussagekraft hat. Und in einem nächsten Schritt soll Blut dann dafür sorgen, dass die Aussagen einer heiligen Schrift zum Beispiel Wirklichkeit sind. Der Sprung zu einer modernen Kulturtechnik schließlich, der Sprung ins Kino, zeigt, auch hier muss Blut eine Filmgeschichte glaubhaft und echt machen. Alle Medien haben ja etwas, was sie vergessen machen müssen, nämlich dass sie Medien sind, dass sie technische Konstrukte sind und dass sie den Zuschauer, also jetzt im Fall des Kinos, den Zuschauer für 2-3 Stunden in einen imaginären Raum hineinführen, in dem er sich aber so fühlen soll, als wäre es ein realer Raum. Und in diesem Kontext spielt das Blut eine wichtige Rolle. Wenden wir uns einer ganz anderen Betrachtung des Blutes zu. Der Gelehrte Faust hat studiert Philosophie, Theologie, Juristerei und Medizin. Er kennt sich aus mit Worten, mit Verträgen und auch mit Blut. Der rote Saft scheint ihm nicht besonders überirdisch. Mit einem Tröpfchen Blut? Wenn dies dir völlig Genüge tut, so mag es bei der Fratze bleiben. Für die Gelehrten war Blut jahrhundertelang nicht mehr und nicht weniger als ein Grundpfeiler der allgemeingültigen Medizin. Die ersten Schulmediziner der Antike entfalteten ihr Wissen und ihre Heilkunst auf der Grundlage der Humoralpathologie, auch genannt die Vier-Säfte-Lehre. Blut war einer dieser vier Säfte, deren Gleichgewicht oder Ungleichgewicht Krankheit und Gesundheit bedeuteten. Professor Gerhard Bader, Wissenschaftshistoriker am Institut für Geschichte der Medizin an der Freien Universität Berlin. Das Wichtige daran ist, dass dieses humoralpathologische Paradigma bis zur frühen Neuzeit, das heißt bis 15. 16. Jahrhundert, ungebrochen gegolten hat und in Ausläufern bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Das bedeutet, dass die Therapie, die er auf dieser Basis gemacht hatte, nicht so vollkommen absurd gewesen sein konnte, denn sonst hätte man sich bemüht, früher dieses theoretische Gerüst zu verändern oder es durch ein anderes zu ersetzen. Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Die Anfänge der Vier-Säfte-Lehre reichen bis ins 5. Jahrhundert vor Christus zurück. Seitdem und bis weit in die Neuzeit hinein sind auch der Aderlass und das Schröpfen als zentrale therapeutische Maßnahmen bezeugt. Aulus Cornelius Celsus, eine wichtige Quelle für die Medizingeschichte, beschreibt Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus mögliche Therapien gegen die Fallsucht. Was den Arzt betrifft, so gilt es als letztes Mittel, neben dem Fußknöchel an beiden Unterschenkeln ein wenig Blut abzulassen, am Hinterkopf blutig zu schröpfen, sowie mit glühenden Eisen am Hinterhaupt und auch weiter unterhalb, wo der erste Wirbel sich dem Kopfe nähert, an 2 Stellen zu brennen, auf dass hierdurch die verderbenbringende Feuchtigkeit entweiche. Wenn auf diese Weise das Übel nicht beendigt wird, ist es naheliegend, dass es unheilbar ist. Seit dem frühen Mittelalter gibt es sogenannte Aderlass-Texte, die sich ausführlich mit der Methode des Aderlassens beschäftigen. Wann lässt man zur Ader? Worauf ist zu achten? Wie bereitet man einen Aderlass vor? Was macht man bei Komplikationen? Die Texte lesen sich wie eine Mischung aus Bedienungsanleitung und Beipackzettel. Im 12. Jahrhundert schreibt die Äbtissin Hildegard von Bingen: Wenn die Adern des Menschen voll Blut sind, müssen sie von schädlichem Schleim und dem Saft ihrer Verdauung durch einen Einschnitt gereinigt werden. Wenn aber die Ader eingeschnitten wird, erbebt das Blut wie in plötzlicher Angst. Und was dann zuerst herauskommt, ist kein reines Blut. Eiter und Blutverdauung fließen gleichzeitig aus. Und darum hat der Aderfluss verschiedene Farben, weil er Eiter und Blut ist. Wenn diese aber ausgeflossen sind, kommt reines Blut. Und dann ist mit dem Aderfluss aufzuhören. Eine Zeit lang wurde der Versuch unternommen, sich das Blut, das beim Aderlass anfällt, genauer anzuschauen. Die Harnschau gehörte schon lange zur Diagnose. Eine Blutschau, so hoffte man, müsste doch auch etwas über den Zustand des Körpers verraten. Professor Ortrun Riha, Direktorin des Karl-Suthoff-Instituts für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften an der Universität Leipzig, hat in einigen Aderlass-Texten die Textbausteine näher untersucht, die von der Blutschau handeln. Das sind kleine Textsplitter, die in einer einigermaßen festen Tradition stehen. Die Anknüpfung an die Erfahrung liegt darin, dass das Blut des Menschen unterschiedlich ausschauen kann. Und wenn man es länger stehen lässt, dann setzt sich bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger Serum ab, beispielsweise. Also so, wie wir heute die Blutsenkung machen etwa. Von dieser Erfahrung ausgehend, Farbunterschiede, unterschiedliche Blutsenkung, um jetzt mal dieses moderne Wort zu benutzen, unterschiedliche Gerinnungsgeschwindigkeit, auch zum Beispiel unterschiedliche Fließgeschwindigkeit. Also mit solchen sinnlichen Eindrücken hat man zunächst mal versucht, eine Anknüpfung an das, was man tatsächlich erkennen kann, herzustellen. Die mittelalterliche Blutschau kann man als einen Vorläufer des modernen Blutbildes betrachten. Es ist allerdings aus der Perspektive der modernen Medizin betrachtet schwierig zu verstehen, wie die damaligen Schulmediziner zu ihren Aussagen über das Blut kamen. Wie konnten die Leute sich mit dem Mittel der Sprache darüber austauschen, was jetzt nun ein helles oder ein dunkles Schwarz und ein kräftiges oder ein blasses Rot und dergleichen ist? Heute müsste man das einfach eben auch wieder mit einem Farbspektrometer oder wie auch immer objektivieren, damit es uns überzeugt. Genau dieser Punkt fehlt im Mittelalter. Zudem forderte die Theorie bestimmte Farben. Gesundes Blut sollte hochrot sein. Und je dunkler das Blut war, desto kranker der Mensch. Wenn Eiter und Blut ausgeflossen sind, kommt reines Blut, schrieb Hildegard von Bingen. Das heißt, irgendwann musste, um der Theorie willen, das Blut hochrot erscheinen. Und irgendwann blieb dem Arzt auch nichts anderes mehr übrig, als zu sehen, dass es rot ist, damit er den Aderlass beenden kann. Man sah also, was man erwartete zu sehen. Ortrun Riha: Wenn beispielsweise die gelbe Galle im Körper dominiert, dann wird einfach postuliert, okay, dann muss das Blut eben grünlich ausschauen. Ob es das jetzt nun gibt oder nicht, ob man sich's einbildet oder nicht, das muss einfach so sein, weil es die Theorie erfordert. Die Blutschau verschwand gegen Ende des Mittelalters wieder. Möglicherweise waren die Aussagen, die man damit machen konnte, schlicht zu vage. Angesichts dieser vernünftigen medizinischen Bemühungen scheint es, als hätten sich Medizin und Mythos in der Vergangenheit nicht berührt. Hier medizinischer Sachverstand im Umgang mit einem Körpersaft, dort Gott und Teufel im Streit um Seele, Blut und Leben. Hier die Bemühung um klare Aussagen, dort ein Spiel mit Mythen und Metaphern. Wenn sich Medizin und Mythos in Bezug auf Blut berührten, dann offenbar nur in einer abergläubischen Volksmedizin. Dort wird die Metapher Blut kurzerhand zum Heilmittel Blut. Aus dem Handbuch des deutschen Aberglaubens, erschienen zwischen 1926 und 1942. Wer die Augenbrauen mit Fledermausblut bestreicht, sieht nachts so gut wie bei Tag. Bocksblut ist gut für Impotente. Warzen muss man mit dem Blut eines anderen bestreichen. Schmerzen werden geheilt, indem man warmes Blut über den Ort der Schmerzen fließen lässt. Mit Blut, einem gesunden Jüngling im Mai durch Aderlass entzogen, wurde das Oleum Rectificatum hergestellt. Und damit wieder ein Balsamos Antipodagricus gegen Gicht und ein Spiritus Antiepilepticus gegen Fallsucht. Fallsucht, das war die Epilepsie. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war diese Krankheit unheilbar. Aber schon in der Antike war man redlich darum bemüht, die Fallsucht zu heilen. Das war schwer, denn die Krankheit galt als von den Göttern geschickt und genommen. Am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität zu Köln widmeten sich jüngst die Medizinhistoriker Professor Axel Karenberg und Ferdinand Peter Moog einem ungewöhnlichen Versuch, die Epilepsie zu heilen. Plinius der Ältere berichtet im ersten Jahrhundert nach Christus: Blut von Gladiatoren trinken die Fallsüchtigen gleich wie aus lebenden Gefäßen. Dabei ist es schon ein Grauen zu sehen, wie wilde Tiere dies im selben Sande tun. Aber beim Herkules, jene halten es für das Allerwirksamste, das warme, vom Lebensgeist erfüllte Blut, ja die lebendige Seele selbst, unmittelbar aus dem Menschen, den Mund auf die Wunden gepresst, zu schlürfen. Obschon es doch keines Menschen Art ist, auch nur Wunden von wilden Tieren mit dem Munde nahe zu kommen. Die meisten Menschen heutzutage kennen ja Gladiatorenspiele als etwas, was im alten Rom stattgefunden hat, zur Belustigung des Publikums. Was wenige wissen, ist, dass der Gladiator eine sehr weit zurückreichende kulturhistorische Tradition hat. Ursprünglich treten Gladiatoren erstmals im alten Land der Etrusker auf, sind Beteiligte an Opferspielen bei Bestattungen. Sozusagen, man kann sich das so vorstellen, Gladiatoren kämpfen, wenn ein Fürst der Etrusker verstorben ist, ein Gladiator fällt und der ist dann gewissermaßen ein Opfer, was die Götter versöhnlich stimmt, möglicherweise den Verstorbenen auch ins Jenseits begleitet. Und sein Blut ist dann tatsächlich ein ganz besonderer Saft, kann die Götter besänftigen und kann dann eben auch für andere Dinge verwendet werden. Gewisse Leute haben sich durch Trinken des warmen Blutes eines erschlagenen Gladiators von der Fallsucht befreit. Bei diesen hat ein betrübliches Hilfsmittel ein noch erbärmlicheres Übel erträglich gemacht. So schreibt ausgerechnet jener bereits erwähnte Aulus Cornelius Celsus, der als letztes Mittel gegen die Fallsucht doch nur Aderlass und Schröpfen anerkennen wollte. Blut zu trinken, das gehörte nicht in den Kanon ernstzunehmender medizinischer Heilkunst. Und doch, die angeekelten Gelehrten waren sich schlicht nicht sicher, ob das Gladiatorenblut nicht doch gegen die Epilepsie hilft. Axel Karenberg: Die Magie braucht, um als Praxis bestehen zu können, natürlich auch ihre Plausibilitäten, sie braucht ihre Verankerungen und sie braucht auch vor allen Dingen ihre Erfolge. Und schon in der Antike dürfen wir davon ausgehen, das wissen wir durch heutige Studien und heutige Untersuchungen, dass es einzelne Epilepsieformen gab, die sich nur in ganz wenigen Anfällen manifestierten, also nur ein- oder zweimal trat zum Beispiel ein großer epileptischer Anfall auf. Und wenn jetzt eine solche magische Behandlung zufällig in einen Moment fiel, wo sozusagen aufgrund eines natürlichen Ablaufs die Krankheit sowieso am Verschwinden war, dann trat natürlich so etwas wie eine Illusion von Heilung, eine Illusion einer effektiven Therapie ein. Und das mag auch später noch so gewesen sein. Der Opfercharakter der Gladiatorenkämpfe verschwand bereits in der römischen Kaiserzeit. Um 400 nach Christus schließlich wurden die Gladiatorenspiele verboten. Aber die Vorstellung, das besondere Opferblut der Erschlagenen sei ein Heilmittel, hielt sich im Bewusstsein und fand andere Opfer. Der Gladiator, den es dann nicht mehr gibt, wird als gewissermaßen Spender dieses besonderen Blutes ersetzt durch den Hingerichteten. Von den Historikern der Exekution wissen wir, dass das sehr stimmig ist, weil auch Hingerichtete zu diesen frühen Zeiten als eine Art Opfer gesehen wurden. Die Hinrichtung war gewissermaßen ein Opfer, um eine Stelle, die durch ein Verbrechen beschmutzt wurde, zu entsühnen, um gewissermaßen auch ein religiöses und soziales Gleichgewicht wiederherzustellen. Selbst die Mediziner blieben dabei, von diesen Methoden zu berichten. Noch Paracelsus erwähnte im 16. Jahrhundert das Blut des Hingerichteten und seine vermeintliche Wirkung gegen die unheimliche Fallsucht, wenn er die Methode auch nicht empfahl. Zweige der modernen Forschung vermuten, dass der Grund für die hartnäckige Erwähnung dieser zweifelhaften Methode woanders zu suchen ist. Es gibt in der antiken Medizin, vor allen Dingen auch in der magischen Medizin, durch die Jahrhunderte hindurch ein Behandlungsprinzip, das nennt sich Similia Similibus, also Gleiches wird durch Gleiches geheilt. Das heißt also, eine Pflanze, die rot ist, ist zur Behandlung von Blutkrankheiten geeignet, ein gelbes Kraut ist gegen Gelbsucht wirksam, etc. Und wir wissen, dass es bei einigen Sterbenden präfinale Zuckungen gibt. Es ist durchaus überlegt worden, auch zu Recht, ob nicht diese Zuckungen des sterbenden Gladiators in der Arena, der gerade erschlagen worden ist, oder des Hingerichteten, da weiß man das ja auch von der Guillotine, ob das nicht in eine Analogie gesetzt worden ist zum Epileptiker, der zumindest beim großen epileptischen Anfall, beim Grand Mal ja auch zuckt, und ob gewissermaßen diese Zuckungen des Tertium Comparationis ist. So gingen die zweifelnden Gelehrten wohl doch manchmal den Bund ein mit den mystisch-mythischen Phänomenen. Wenn auch mitunter widerwilliger als später bei Goethe. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Dieses Zitat von Goethe, Blut ist ein ganz besonderer Saft, den ja Mephisto ausspricht, während Faust seine Unterschrift gibt, eben mit Blut. Dieser Satz taucht in der medizinischen Forschung immer und immer wieder auf. Das ist wirklich total signifikant, dass es immer wieder quasi als Motto auftaucht, wenn irgendwer was Spannendes zu Blut rausgefunden hat. Myriam Spörri, Historikerin an der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich, forscht zu einem neuzeitlichen Bund von Blutmythos und rationalem Verstand, der dramatische Konsequenzen hatte. Sie hinterfragt den Umgang der wissenschaftlichen Forschung mit den Metaphern »reines Blut« und »gemischtes Blut« in der Zeit bis 1935. Die Blutgruppen werden 1901 von Karl Landsteiner entdeckt. Er kriegt dann später den Nobelpreis dafür. Und 1919 erscheint ein Aufsatz auf Französisch und Englisch von Ludwig und Hanna Hirschfeld, polnischer Bakteriologe, eine polnische Ärztin, die während des Ersten Weltkriegs in Saloniki verschiedene Soldaten von verschiedenen Nationen, also Rassen, dann untersuchen können und herausfinden, dass Blutgruppen und Rassen sich korrelieren. Den Hirschfels schwebte infolge der Entdeckung der Blutgruppen eine Erkundung der Weltbevölkerung vor, vom serologischen Standpunkt aus betrachtet. Als Militärärzte auf dem Balkan beobachteten sie zunächst, dass offenbar in westlichen und nördlichen Ländern die Blutgruppe A häufiger vorkommt. In südlichen und östlichen hingegen die Blutgruppe B dominiert. Das schienen statistische Erhebungen zu sein, die objektiv sein wollten. Myriam Spörri aber hebt etwas in den Aussagen der Hirschfels hervor, was kaum auffällt. Da können Sie quasi so reines Blut eigentlich konstatieren, beziehungsweise wenn Sie dann die einzelnen Nationen anschauen, merken Sie, dass es eigentlich immer schon ein Gemisch quasi vorhanden ist, dieser verschiedenen Blutgruppen. Die Aussage, Blut mit den verschiedenen Blutgruppen sei offenbar ein Gemisch, unterstellt indirekt, dass es in einem ursprünglichen Sinne ein nicht gemischtes, ein irgendwie biologisch reines Blut gibt. In Deutschland und Österreich horchten die Wissenschaftler auf, allen voran Anthropologen und Hygieniker. Die Blutgruppenforschung schien für die wissenschaftliche Fundierung der Rassenkunde wertvoll zu sein. Besonders hellhörig wurde eine Gruppe deutschvölkischer Wissenschaftler, die sich schon 1926 zur Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung zusammengefunden hatte. Gerhard Bader. Diese deutschen Forscher haben den Versuch gemacht, der beiden Hirschfels-Forschungen gewissermaßen auf den Kopf stellend, Rassemerkmale durch Blutgruppen festzulegen. Sie haben dann eine Blutgruppe, nämlich die Blutgruppe B, was überhaupt nicht zu beweisen war, vor allem zu einer jüdischen Blutgruppe gemacht. Sie nicht nur zu einer jüdischen Blutgruppe, sondern zu einer Blutgruppe, wo sich Degeneratives und Asoziales im größerem Maße fände, alles Dinge, die letztlich nicht zu beweisen waren. Das Interessante nun daran ist, dass eben diese Metaphern, reines Blut, gemischtes Blut, in dieser Forschung gar keine Metaphern mehr sind. Das sind Begriffe, mit denen operiert wird, mit denen ein Forschungsfeld strukturiert wird, mit denen auch Geld akquiriert wird, um diese Forschung überhaupt durchführen zu können. Die Forschungsbemühungen der Deutschen Gesellschaft für Blutgruppenforschung wurden zwar international nicht anerkannt, betont Gerhard Baader, sie spielten am Ende auch keine bedeutende Rolle für die theoretischen Grundlagen der nationalsozialistischen Rassenlehren, aber die Metapher vom reinen Blut trat dennoch ihren schaurigen Siegeszug an, von den Nürnberger Gesetzen über die Reichspogromnacht bis hin zum Mord an etwa 6 Millionen Juden. 15. September 1935. Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Durchdrungen von der Erkenntnis, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Paragraph 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten. Wir stehen mit unserem Mikrofon Paragraph 3. in dem großen Leopoldstädter Judentempel. Ihn heute noch so zu bezeichnen, ist eigentlich schon etwas geschmeichelt. Denn die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner dieses Bezirkes, haben nach dieser ruchlosen Tat von Paris es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Zunächst muss man wissen, dass alle Reinheitsgesetze kulturelle Gesetze sind, über die eine Gesellschaft bestimmt, wer drin ist und wer draußen ist. Wer also Fremdkörper ist, ist unrein, und wer dem eigenen gemeinschaftssozialen Körper angehört, unterwirft sich den Gesetzen der Reinheit, die immer wieder neu definiert werden von einer Gesellschaft zur anderen. Das heißt, wenn so eine Metaphorik von Reinheit, Unreinheit auftaucht, auf das Blut bezogen, dann heißt es, eine Gemeinschaft konstituiert sich über eine Gemeinschaft des Blutes. Also das unreine Blut, was es natürlich nicht gibt, das unreine Blut ist das des Fremdkörpers, des anderen, und das reine Blut ist das des Arias zum Beispiel. Christina von Braun. Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes von 1935 ist auch bekannt unter dem Namen Blutschande-Gesetz. Der im Nationalsozialismus verwendete Begriff der Blutschande bezog sich ausschließlich auf den Umgang mit Juden, eine völlige Umdeutung des zuvor gebräuchlichen Begriffs. Die Blutschande ist ursprünglich die Sünde des Verkehrs mit dem eigenen Blut, also Inzest. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird dieser Begriff im antisemitischen Kontext sich zunehmend verlagern auf die Sünde des Verkehrs mit dem fremden Blut. Sie hindern mich nicht. Sie lassen mich gehen. Sie sagen, es könne nichts geschehen. Wie gut. Es kann nichts geschehen. Alles kommt und kreist immerfort um den Heiligen Geist, um den gewissen Geist, du weißt. Wie gut. Nein, man muss wirklich nicht meinen, es sei irgendeine Gefahr dabei. Da ist freilich das Blut. Das Blut ist das Schwerste. Das Blut ist schwer. Manchmal glaube ich, ich kann nicht mehr. Wie gut. Rainer Maria Rilke, Auszug aus Lied des Idioten, zweites Buch der Bilder, 1906. Verwirrend vielfältig ist auch die Metaphorik von Blut und Geld. Wieder reichen die Wurzeln solcher Redeweise bis in die Antike zurück. Geld ist genau wie Blut schon bei Aristoteles ein Lebenssaft, wenn auch ein künstlicher und dämonischer. Aber seither werden Lebensprozesse und Geldgeschäfte immer wieder in eins gesetzt. 1651 erscheint der Leviathan von Thomas Hobbes. Im Kapitel über die Ernährung und Fruchtbarkeit des Staates heißt es: Eine Münze geht aus einer Hand in die andere, und durch ihren Umlauf wird jeder Bürger ernährt, sodass sie dem Staate dasselbe ist wie das Blut dem menschlichen Körper. Denn dieses entsteht auch aus den Früchten der Erde, durchrollt im Kreislauf die Glieder des Körpers und ernährt sie. Der Blutkreislauf war erst 23 Jahre zuvor von dem englischen Arzt William Harvey überhaupt entdeckt worden. Thomas Hobbes war damals 40 Jahre alt und übertrug umgehend jene Neuentdeckung auf seine Vorstellung vom Geldumlauf. Josef Vogel, Professor für Geschichte und Theorie künstlicher Welten an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar. Schon vor Thomas Hobbes, also das heißt schon in der Renaissance, werden Blut und Geld eben als liquide und, wenn man so will, lebensspendende Materien analog gesetzt. Das heißt also beispielsweise, dass man in der Renaissance, also noch im alten galenischen Modell, im Modell der galenischen Medizin angenommen hat, das Herz würde das Blut gleichsam in den Körper pumpen, um den Körper zu bewässern. Es würde im Körper versickern und ein Kreislauf ist in dieser Weise noch nicht erkennbar. Genauso haben die Ökonomen in der Zeit, unter anderem d'Avanzati, um einen zu nennen, das Geld als etwas begriffen, was das Land, das Territorium, das Staatsgebiet gewissermaßen bewässert. Seit Harvey, also seit der Entdeckung des Blutkreislaufs, werden beide plötzlich als geschlossene Kreisläufe konzipiert. Das ist eine interessante Wendung, die natürlich gewisse Folgen sowohl für das Konzept des politischen Körpers wie des biologischen Körpers haben. Die Entdeckung des Blutkreislaufs veränderte die Therapie des Aderlassens in ihrer Grundstruktur. Bis ins 17. Jahrhundert wurde zur Ader gelassen, weil man dachte, Blut müsse gereinigt werden, um das Krankhafte zu entsorgen. Die Qualität des Blutes müsse verbessert werden. Ein knappes Jahrhundert später ist man nur mehr der Meinung, ein Überschuss an Blut, die Quantität, ist das Problem. Das Problem eines jeden Kreislaufes, Flüssigkeitskreislaufes, besteht darin, zwischen Überschuss und Mangel das richtige Gleichgewicht zu finden. Also lässt sich etwa am Beispiel des Aderlasses nachvollziehen, wie dieses hydrostatische oder hydrodynamische Gleichgewicht später durch den Aderlass wiederhergestellt wurde, weil verschiedene Krankheiten einfach auf überschüssiges Blut zurückgeführt wurden. Und etwas Ähnliches gibt es im Wirtschaftskreislauf. Das heißt also, Inflation und Deflation wurden durch zu viel oder zu wenig Geld interpretiert, erklärt und haben entsprechende Maßnahmen ausgelöst. Also etwa mehr Geld in den Umlauf geben oder Geld aus dem Umlauf herausziehen. Der Kreislauf wurde als geschlossenes System verstanden. Auch das hatte Folgen für das Körpermodell. Körper wurden nun bewusst abgeschlossen. Im Verlauf vom 17. zum 18. Jahrhundert tauchen zum Beispiel neue Hygienemaßnahmen auf, die den biologischen Körper dazu zwingen, mit seinen nach außen drängenden Flüssigkeiten zu geizen. Auf der anderen Seite wird der Staatskörper vom merkantilistischen Wirtschaftsmodell abgeschottet, dessen Grundidee es ist, Güter und Reichtümer nach Möglichkeit im eigenen Land zu belassen. Der Körper wird nun genau auf die Stoffe hin beobachtet, die er verliert. Verliert er zu viel, gerät der Körper sozusagen in eine ökonomische Krise. Er wird ökonomisch unergiebig, das heißt, er ist nicht mehr sparsam. Und Ähnliches passiert eben im Wirtschaftskreislauf. Der Staat entdeckt sich plötzlich, nicht plötzlich, im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts, als ein Wesen, das Angst oder Schrecken vor dem Verlust empfindet und deswegen darauf aus ist, die verschiedenen Ressourcen des Staats, Bevölkerungen, Güter, Ländereien, aber auch Wässer, Gewässer, Flussläufe und so weiter, haushälterisch zu bewirtschaften. Die gut gemeinten Übertragungen von Blut- und Geldkreislauf kennen natürlich auch ihre Umkehrung und ihren Schrecken. Verlorenes Geld und Kapital wird bewertet wie verlorenes Blut. Und wer nimmt es? Wer rafft Geld und schadet einem gesunden Wirtschaftskörper? Blutsauger. Wer sonst? Harker zog sein langes Kukri-Messer und führte einen plötzlichen, kräftigen Stoß nach dem Grafen. Der Stoß musste eine furchtbare Gewalt gehabt haben. Nur die dämonische Gewandtheit rettete ihn. Einen Augenblick später hätte ihm die scharfe Schneide das Herz durchbohrt. So aber traf der Stoß nur seinen Rock und riss eine weite Öffnung, aus der ein Bündel Banknoten und ein Strom von Goldmünzen herausfiel. In der Vampirfigur Dracula von Bram Stoker spiegeln sich tatsächlich alle dem Blut zugewiesenen Bedeutungen wider. Dieser Vampir bedroht Leben, Seele, Erlösung, Geld und Kapital und eine sich neu formierende Blutsgemeinschaft. Der Roman erscheint 1897. Gut 40 Jahre zuvor hatte der französische Diplomat Joseph Arthur Gobineau mit seinen Schriften zur Ungleichheit der Menschenrassen dafür gesorgt, dass sich seine von Antisemitismus durchsetzte Vorstellung einer Rasse von arischem Blut verbreitete. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, wie Dracula eigentlich beschrieben wird, sieht man, dass es den antisemitischen Stereotypen entspricht. Dann sieht man, dass eben das ein kapitalistischer jüdischer Vampir ist, der dieses Geld oder das Blut an sich reißt. Also das bringt das wirklich ganz gut auf den Punkt, wie diese Metaphern hier funktionieren. Da ist freilich das Blut. Das Blut ist das Schwerste. Das Blut ist schwer. Manchmal glaube ich, ich kann nicht mehr. Wie gut. Blut. Ein ganz besonderer Saft und seine kulturgeschichtliche Bedeutung. Sie hörten eine Sendung von Bettina Mittelstraß. Die Redaktion hatte Michael Röhl.